weiß nicht mehr, was ich fühle. Sitz im Diablo, kein Engel, aber Flügel. Lass 2, 3 und 4, 5 hin, wart noch ein Sixer kaufen. Kann nicht pennen, wenn alle Lichter aus sind. Die letzten Sonnenstrahlen verkrummen den Block. Wo ist Walter Edition, Hieronymus Bosch? Zwischen bisschen Sativa und over the top. Im Französischen machen Pistole am Kopf. Schau mich nicht so an. Halt die Knarre wie eine Super 8. Die Liebe ist tot. Und dein Bett ist ein gutes Grab. 808 und nichts fühlen, alles was ich kenn. Jeden Sonntagmorgen in der Kirche verbrennen. Für ein paar Schmetterlinge an einem grauen Tag. Die Liebe ist tot und wenn nicht, dann stech ich nach. 808 und nichts fühlen, alles was ich kenn. Jeden Sonntagmorgen in der Kirche verbrennen. Für ein paar Schmetterlinge an einem grauen Tag. Die Liebe ist tot und wenn nicht, dann stech ich nach. Zeig nie Herz, zeig nur Hau. Scheinwerfer flippen, Nachtflammen vor mir auf. Finger werden schmaler, Ringe weg, Schluss macht Blick. Bist du Sauerstoff oder bist du Luft für mich? Guck mich an, ich zerreiße uns ein letztes Mal. Die Liebe ist tot, dreht die Scheißgefühle lebendig in den Sarg. 808 zum Nichts fühlen, alles was ich kenn. Jeden Sonntagmorgen in der Kirche verbrennen. Für ein paar Schmetterlinge an einem grauen Tag. Die Liebe ist tot und wenn nicht, dann stech ich nach. 808 zum Nichts fühlen, alles was ich kenn. Jeden Sonntagmorgen in der Kirche verbrennen. Für ein paar Schmetterlinge an einem grauen Tag. Die Liebe ist tot und wenn nicht, dann stech ich nach. Wenn es wieder hell wird, muss ich gehen. Dreh dich einfach.